Schwere Waffen und Drinks und wir leben mit dem Barzeit. Wir kommen nie wieder raus, also lass uns hier drin, wenn du willst und jederzeit weg. Sie führen uns ab in Polizeigriff, Autos gut damit verteidigt, Krokodil unter mein Schreibtisch. Wenn wir kommen, geht es noch. Alle drauf auf dem Parkplatz, Kofferraum auf, spitze Note auf dem Bau. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt, yeah, yeah. Überall noch.